Wertewandel. Eine progressive Kultur garantiert natürlich nicht, dass jeder die femininen Werte befürwortet. Noch um das Jahr 2000 herum waren in Japan, Österreich, Italien und auch in Deutschland maskuline Werte stark ausgeprägt. In Großbritannien und Australien zumindest noch erkennbar. Deutlich niedriger schon in Frankreich, Korea und Thailand und besonders niedrig in Skandinavien und den Niederlanden. Wer seine Kindheit und Schulzeit in den 80er und 90er Jahren verbrachte, hat noch das männliche System erlebt, aber gleichzeitig beobachten können, wie es allmählich kippte. Vermutlich ist es kein Zufall, dass sich der Bruch bei den heute 40-Jährigen vollzog, die in Deutschland nicht nur als letzte Generation analog, sondern vermutlich auch als letzte mit eindeutig männlichen Werten aufgewachsen ist. Eine egalitäre, mitfühlende Gesellschaft, die auf den Ausgleich zwischen Arbeit und Familie achtet, hat auch für die Männer Vorteile. Laut einer großen Vergleichsstudie in 32 Ländern zeigt sich, je besser es um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau in einem Land bestellt ist, desto höher ist auch die Zufriedenheit der Männer. Außerdem sterben sie seltener durch Gewalt, haben weniger Depressionen und leben gesünder. Allerdings erkennen vor allem die älteren Männer diesen Vorteil nicht immer. Der Wertewechsel vollzieht sich zwar kontinuierlich, aber die von den maskulinen Werten geprägten Männer wollen die patriarchalen Strukturen nicht einfach so aufgeben. Auch hier kann man manchmal ein trotziges Aufbäumen gegen den Wertewandel beobachten, der dem Prinzip folgt, jetzt erst recht. Das alte Wertesystem zeigt sich in vielen Formen, mal sehr subtil, mal überdeutlich. Die Außenwerbung gehört zu den deutlicheren Beispielen. Die Initiative Pink Stinks sammelt Stereotype und sexistische Werbung, die in männerdominierten Branchen auftaucht, wie zum Beispiel den Werbeslogan der Autovermietung Sixt. Ja, wir vermieten auch an Frauen. Das Bild zeigt ein Lenkrad, auf dem mit Klebezetteln die Wörter links und rechts markiert sind. Die Suggestion: Frauen fahren unsicherer als Männer. Das ist nicht nur Stereotyp, sondern faktisch falsch. Männer verursachen mehr Unfälle im Straßenverkehr als Frauen,